Erster die Liebe ist am wichtigsten. Dann sollt ihr nach Geistesgaben streben. Am besten ist es, wenn ihr weissagt. Zweiter, wer in Zungen spricht, spricht nicht zu Menschen. Er spricht zu Gott. Niemand versteht ihn. Er spricht Geheimnisse im Geist. Dritter, wer aber weissagt, spricht zu Menschen. Er baut sie auf, ermahnt sie und tröstet sie. Vierter, wer in Zungen spricht, stärkt sich selbst. Wer weissagt, stärkt die Gemeinde. Fünfter, ich möchte, dass ihr alle in Zungen sprecht. Aber ich möchte noch mehr, dass ihr weissagt. Wer weissagt, ist wichtiger als der, der in Zungen spricht. Es sei denn, der Zungenredner übersetzt es. Dann hat die Gemeinde auch etwas davon. Sechster Brüder, stellt euch vor, ich komme zu euch und spreche in Zungen. Was nützt euch das? Es nützt euch nichts, wenn ich nicht auch etwas sage. Zum Beispiel eine Offenbarung, Wissen, Weissagung oder Lehre. Siebter, denkt an Musikinstrumente wie Flöte oder Zither. Wenn die Töne nicht klar sind, versteht man die Musik nicht. Achter, wenn die Trompete ein undeutliches Signal gibt, wer wird dann in den Kampf ziehen? Neunter, so ist es auch bei euch. Wenn ihr mit der Zunge nicht klar sprecht, wie soll man euch verstehen? Ihr sprecht dann nur in die Luft. Zehnter, es gibt viele verschiedene Sprachen auf der Welt. Jede Sprache ist wichtig. Elfter, wenn ich die Bedeutung einer Sprache nicht kenne, bin ich für den Sprecher ein Fremder. Und er ist ein Fremder für mich. Zwölfter, ihr seid eifrig nach Geistesgaben. Dann strebt danach, die Gemeinde aufzubauen. So wird die Gemeinde stärker. Dreizehnter, darum soll der, der in Zungen spricht, beten. Er soll beten, dass er es auch übersetzen kann. Vierzehnter, wenn ich in Zungen bete, betet mein Geist. Aber mein Verstand versteht nichts dabei. Fünfzehnter, was soll ich also tun? Ich will mit dem Geist beten. Aber ich will auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist singen. Aber ich will auch mit dem Verstand singen. Sechzehnter, wenn du nur im Geist dankst, wie kann ein Unwissender Amen sagen? Er versteht ja nicht, was du sagst. Siebzehnter, du dankst vielleicht gut. Aber der andere wird nicht aufgebaut. Achtzehnter, ich danke Gott. Ich spreche mehr in Zungen als ihr alle. Neunzehnter, aber in der Gemeinde spreche ich lieber 5 verständliche Worte. Damit ich andere lehren kann. Das ist besser als 10.000 Worte in Zungen. Zwanzigster Brüder, denkt nicht wie Kinder. Seid wie Kinder, wenn es um Böses geht. Aber im Denken sollt ihr erwachsen sein. 21. Im Gesetz steht geschrieben, ich werde zu diesem Volk sprechen. Ich werde durch fremde Sprachen sprechen. Aber sie werden auch dann nicht auf mich hören, sagt der Herr. 22. Zungen sind ein Zeichen für Ungläubige, nicht für Gläubige. Weissagung ist für Gläubige, nicht für Ungläubige. 23. Wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Zungen sprechen. Und dann kommen Unwissende oder Ungläubige herein. Werden sie nicht sagen, dass ihr verrückt seid? 24. Wenn aber alle weissagen und ein Ungläubiger hereinkommt. Dann wird er von allen überzeugt. Er wird von allen beurteilt. 25. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird klar. Er wird sich niederwerfen und Gott anbeten. Er wird sagen, dass Gott wirklich unter euch ist. 26. Was ist also, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, bringt jeder etwas mit. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zunge oder eine Auslegung. Aber alles soll die Gemeinde aufbauen. 27. Wenn jemand in Zungen spricht, sollen es 2 oder höchstens 3 tun. Sie sollen nacheinander sprechen. Und einer soll es übersetzen. 28. Wenn kein Übersetzer da ist, sollen sie in der Gemeinde schweigen. Sie sollen nur zu sich selbst und zu Gott sprechen. 29. 2 oder 3 Propheten sollen sprechen. Die anderen sollen beurteilen, was gesagt wird. 30. Wenn jemand eine Offenbarung bekommt, der noch sitzt. Dann soll der erste Sprecher still sein. 31. Ihr könnt alle nacheinander weissagen. So lernen alle und werden ermutigt. 32. Der Geist eines Propheten gehorcht dem Propheten. 33. Denn Gott ist kein Gott der Unordnung. Er ist ein Gott des Friedens. 34. Die Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Sie sollen nicht reden. Sie sollen sich unterordnen, wie es das Gesetz sagt. 35. Wenn sie etwas lernen wollen, sollen sie ihre Männer zu Hause fragen. Es ist nicht richtig, dass eine Frau in der Gemeinde spricht. 36. Kam das Wort Gottes von euch? Oder kam es nur zu euch allein? 37. Wer denkt, er ist ein Prophet oder hat den Geist Gottes? Der soll verstehen, dass meine Worte vom Herrn kommen. 38. Wenn jemand das nicht verstehen will, dann wird er auch nicht verstanden. 39. Meine Brüder, strebt nach dem Weissagen. Hindert das Sprechen in Zungen nicht. Aber alles soll anständig und geordnet geschehen. 40. Alles soll ordentlich geschehen.